Widerliche Lügen hatte der Jesuitenorden unaufhörlich über Papst Clemens XIV. Und über die Umstände, die mit dem Verbot zusammenhängen, verbreitet. Papst Clemens XIV. Kannte die Antwort, die ihm die Jesuiten auf sein Urteil geben würden. Er sagte, als er den Namen unter das Brief setzte, Zitat, »Nun habe ich mein Todesurteil unterschrieben«, Zitat Ende. Er starb schon im Jahre 1774, wie man sagt, durch Gift. Der Jesuitenorden war nun verboten, aber lebte weiter. Die Völker blieben unaufgeklärt und die späteren Geschlechter unterließen es, in der Vergangenheit zu wühlen, wie der Jude es tut, das heißt, die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft auszunutzen. Der Nachfolger des Papstes Clemens XIV., Papst Pius VI., von den Jesuiten eingeschüchtert, drückte gegenüber der Durchführung der Ordensaufhebung beide Augen zu und förderte die marianischen Kongregationen, in denen der jesuitische Geist weiterlebte. Der Mut eines Clemens XIV. War ihm fremd. Er sagte, Zitat, »Ich kenne das Ende meines Vorgängers ganz genau und ziehe vor, nicht dasselbe zu riskieren.« Zitat Ende. Vorsorglich hatte auch der Jesuitenorden sich im Redemptoristenorden eine Aufnahmestellung durch Alphons von Liguori verschaffen lassen, der nun durch seine Morallehren, während der Orden verboten war, die Weltgeistlichkeit für den Orden zu erobern hatte. In den katholischen Staaten, in denen der Orden noch nicht verboten war, wie Österreich, Ungarn und Polen, wurde von der Staatsgewalt das Breve durchgeführt. Dagegen gaben Friedrich der Große und die Kaiserin Katharina dem Orden Zufluchtsstätten in ihren Ländern. An ihren Staaten und in ihren Völkern, aber auch an ihren Familien, sollte sich das später furchtbar rächen. Denn zum Dank dafür lehrt der jesuitische Unterricht, dass er in der Hölle schmort. Die Lage der Jesuiten war sehr ernst. Da traten die Formen Patres des verbotenen Ordens in erhöhter Anzahl in die Hochgradlogen der Freimaurerei ein, in denen sie nie gefehlt hatten, schürten mit diesen den Umsturz und erreichten sehr bald ihr Ziel, die Schwächung der päpstlichen Macht durch Juden und Freimaurer. Es erlebte das Papsttum durch den Freimaurer Napoleon seinen tiefsten Fall. Der Jesuit triumphierte, denn der römische Papst rief seinen ärgsten Feind zur Hilfe. Papst Pius VII. Stellte am 7.8.1814 durch das Breve Solicitudo Omnium den Orden wieder her. Er und sein Nachfolger Leo XII. Von 1823 bis 1831 bestätigten dem Orden überdies noch ausdrücklich alle seine alten Vorrechte nach den Bullen des Papstes Paul III. Der Orden zählte bei seiner Wiederherstellung in Polen und Russland über 600 Mitglieder. Sein General war der Pole Tadeusz Bzowski. Er verfügte über Bundesgenossen im Redemptoristenorden und über ein stattliches Kriegsheer in allen Völkern. Die Morallehren des Alphons von Liguori hatten ihm den Weg in die Weltgeistlichkeit gebahnt. Er konnte die Eroberung der Kirche mit ganz anderen Kräften fortsetzen, als Ignaz von Loyola sie im Jahre 1540 begonnen hatte. Dem Jesuitengeneral genügte es nicht, dass sich der Papst eng an den Orden anschloss. Er wollte nicht zum zweiten Mal ein päpstliches Verbot erleben. So sorgte er in den Hochgradlogen der italienischen Freimaurerei dafür, dass das Papsttum in noch größere Gefahr kam. Freimaurer und freie Italiener vertrieben Pius IX. 1848 aus Rom. In dieser Not des Papsttums erschien auf Weisung des Jesuitengenerals Rothan sofort der Jesuit Tucci beim Papste Pius IX. Als Versucher und bot ihm die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und erneuten Glanz der Tiara an, wenn er sich dem Jesuitengeneral endgültig verschrieb. Der Papst nahm das Anerbieten an, verschrieb sich dem Jesuitengeneral und besiegelte dadurch, so schreibt der katholische Universitätsprofessor Dr. Hugo Koch, Zitat, den unversöhnlichen Widerspruch des Papsttums mit der ganzen modernen Welt, Zitat Ende. Der Jesuitengeneral bemächtigte sich nun vollends des römischen Papstes und tötete endgültig das Leben in der römischen Kirche. Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts sind die Jesuitengenerale die wirklichen Leiter des Papstes und der katholischen Kirche nach ihrem Dogma von der Gottheit ihres Generals und damit wieder näher ihrem Ziel. Dem Nachfolger Rothans, dem Belgier Pater Bex, von 1853 bis 1887 war es vorbehalten, das weiter aufzugestalten und zu vollenden, was Ignaz von Loyola und Leines auf dem Tridentiner Konzil begonnen hatten. Mit zähem Eifer setzte er sich für die Verwirklichung der dogmatischen Ziele und der jesuitischen Wünsche für Gestaltung der Glaubenslehre ein. Schon am 8.12.1854 erklärte Papst Pius IX. Die unbefleckte Empfängnis Mariens als göttlich offenbartes Dogma. Damit war nach jesuitischer Ansicht die Göttlichkeit des Jesuitengenerals, des Christus quasi Präsens, als Sohn der Maria nicht nur im Geheimdogma des Ordens, sondern dogmatisch in den Glauben der Kirche festgelegt. Am 8.12.1864, also 10 Jahre später, bekannte sich Papst Pius IX. In seinem Syllabus zu den jesuitischen Lehrmethoden und zu den jesuitischen Anschauungen über die Wissenschaft, und gleichzeitig erneuerte er die von den Jesuiten vertretenen Ansprüche der Gewalt der Kirche über den Staat. Damit hatte er dafür gesorgt, dass die kirchlichen Lehrmeinungen nicht mehr aus der Enge des jesuitischen Denkens herausgeführt werden konnten.